Sie hören nun einen Wetterbericht, zu dem Sie Fragen beantworten sollen. Lesen Sie zuerst die Fragen in Ihrem Begleitheft in Übung 11. Und nun die Wettervorhersage für das Wochenende für Berlin und die Region. Trübe Aussichten gibt es für das ganze Wochenende, wobei in der Region um Berlin zwischendurch auch mal die Sonne zum Vorschein kommen kann. In Berlin kommt es am Samstag zu Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 8 Grad, nachts um 3 Grad oder darunter. Es muss auch mit Frost gerechnet werden. Vor allem am Samstag weht ein kräftiger Wind aus östlicher Richtung mit Böen bis zu 40 Kilometern pro Stunde. Ab Montag kommt die Sonne öfter zum Vorschein, die Temperaturen steigen. Sie hören nun Aussagen zum Wetterbericht. Entscheiden Sie, sind Sie richtig oder falsch? Sprechen Sie nach dem Signal. Erstens, in der Region um Berlin kann am Wochenende auch mal die Sonne scheinen. Richtig, in der Region um Berlin kann sich auch die Sonne zeigen. Zweitens, am Samstag kann es in Berlin schneien. Falsch. Es kann Schauer, also Regen, geben. Drittens. Zu Beginn der Woche bleibt das Wetter weiterhin trüb und frostig kalt. Falsch. Ab Montag beruhigt sich das Wetter. Es gibt mehr Sonne und die Temperaturen steigen.